Ja, oh. Was ist denn jetzt wieder? Ich muss doch noch hier mal das Tür zu machen. Das, dann mach doch das Tür einfach jetzt zu. Hey, bis gleich. Ihr gleich nochmal rein, weil das Handy hier auf dem Schreibtisch liegt. Ah, oh, du bist so. Ja, ich durchsteige doch, halt, durchblicke doch jeden Menschen. Das stimmt. Das ist durch jeden Menschen, vor allen Dingen, wenn sie Wurstesser sind. Da sind wir schon bei dem Thema. Absolut richtig, Chris. Heute ist es praktisch geplatzt wie eine Bombe, kann man sagen. Wie eine Bockwurst. Ja, aufgeplatzt wie eine Bockwurst, die ins kochende Wasser geworfen wird. Die WHO sagt das, was wir alle schon wissen. Krebs erzeugt Wurst. Nee, andersrum. Wurst essen erzeugt Krebs. Ja. Ist ja verrückt. Ja, das ist ein verrücktes Ding. Jetzt habe ich mir gedacht, pass auf, weil mein Kumpel ist ja Metzger, der Tobi, weiß man ja. Und ich meine, wir haben ja vorhin schon kurz drüber geredet, jeder weiß im Endeffekt, dass wenn du zu viel Wurst frisst, dass du dann vielleicht irgendwann auch mal ein gesundheitliches Problem bekommst. Einen Hirnschlag kriegst. Ja, vor allem, wenn du ein Kilo Wurst für 12 Cent kaufst. Also da muss man, glaube ich, nicht unbedingt sehr intelligent sein, um zu bemerken, dass hier irgendwas nicht stimmen kann. So, aber der Punkt ist ja, wenn das halt irgendwo bei Fit and Healthy drin steht, in irgendeiner scheiß Zeitung, dann denkt man sich so, ja klar, das erzählen die, die müssen ja den ganzen Quatsch auch irgendwie rechtfertigen, das Geld, was sie da ausgeben für ihren Fitnesswahn und ihren Bio-Wahn. Aber wenn das die WHO sagt, dann sag ich aber auch oh. Weil die Tragweite ist ja immens, muss man fast schon sagen. Naja, die WHO hat ja im Prinzip so einen Impact wie, das ist jetzt erstmal Gesetz. Ja, also wenn, ja. Genau, und wenn die sagt, dass sowas Ordinäres wie einfach verarbeitete Wurst, man muss ja sagen, nicht jedes Rumpsteak, was du am Stück an der Fleischtheke kaufst, ist automatisch krebserregend, sondern jedes verarbeitete Stück Fleisch. Jedes Stück Fleisch, was unter Schutzatmosphäre oder so verkauft wird, ist ja schon mal verarbeitet worden irgendwie. Oder diese ganze Aufschnittgeschichte ist alles verarbeitet. Die genaue Aussage war folgendermaßen: Wurst und verarbeitetes Fleisch sind krebserregend. 50 Gramm Wurstverzehr am Tag erhöht das Darmkrebsrisiko um 18%. Richtig. Und jetzt werden natürlich die ganzen Vegetarier aufschreien, Veganer und Vegetarier, wir haben es euch doch immer gesagt, etc. Da sage ich zu euch, Freunden, papalapap. Denn mein Gegenbeispiel, was ich ja mal ganz gerne bringe, zu diesen ganzen sogenannten, wie nennen sich diese Menschen? Gesund lebenden Menschen? Veganer? Da sage ich ja immer ganz gerne, hätte sich als Neandertaler, oder hätte der Neandertaler überlegt, ach Mensch, verzichte ich jetzt mal auf Fleisch, esse ich jetzt mal nur noch Bananen und Kresse, dann hätte sich das Gehirn womöglicherweise nie so rasant entwickelt, wie es schlussendlich getan hat. Das ist richtig. Ich glaube, das Wichtige ist halt, A, Moderation. Also du kannst halt natürlich mal ein Steak essen, aber jeden Tag ein Steak. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Und vor allem günstiges Fleisch dann zu verzehren. Ja. Ich glaube, da liegt natürlich der Hase im Pfeffer. Also ich glaube, das ist das große Problem. Wenn man bereit wäre, mehr Geld für seine Lebensmittel auszugeben, und eigentlich kann man da alles über einen Kamm scheren, also grundsätzlich alle Lebensmittel, glaube ich, dass es automatisch dazu führen würde, dass du weniger Fleisch isst. Weil kostet halt mehr. Kostet halt so viel Geld, dass du dir halt überlegst, ob du jetzt noch das vierte Schnitzel auch noch dir ins Arschloch schiebst. Das ist das große Problem bei den ganzen Deutschen und so. Lieber billig und Masse kaufen, anstatt ein bisschen weniger und Klasse dafür. Guck mal, dieses Paket, da beim Lidl und beim Aldi gibt's so panierte Schnitzel in der Tüte. Mhm. Ja, das kostet, ich weiß nicht, was es kostet, aber ich bin mir sicher, dass es nicht viel mehr kostet als 5 €. Da kaufst du dir eine komplette Tiefkühltüte voll mit Schnitzel. Das kann kein gutes Fleisch sein. Und zweitens mal sollte eigentlich jeder wissen, dass wenn du dir die Tüte da reindonnerst oder selbst die Hälfte, dass das für dich einfach nicht gut sein kann. Das, genau. Ja. Aber ja, ich glaube auch, sollte jeder wissen, das tut nicht jeder. Das weiß nicht jeder. Weil, wie ich gesagt habe, du liest das vielleicht mal irgendwo in der Zeitung oder hörst das in irgendeinem Podcast und denkst dir so, ja, weiß ich ja, weiß ich ja. Aber wenn die WHO das sagt, die sagen das nicht einfach mal so, denn die wissen, was das für Auswirkungen haben wird, auch für die ganze komplette Fleischindustrie und so. Ja. Das hat eine andere Tragweite. Die Fleischlobby steht Kopf jetzt. Ich erinnere nur daran, was los war, als sie gesagt haben, Schweinegrippe. Also da bin ich, das ist auch mal interessant jetzt zu sehen, ob das, ob die Leute praktisch bereit sind, dann jetzt hier wirklich komplett umzudenken. Weil bei Schweinegrippe standen 2 Tage später alle vor ihren, vor den Türen ihrer Hausärzte und wollten sich impfen lassen. Jetzt musst du ja nirgendwo hingehen. Du musst lediglich, in Anführungsstrichen lediglich, wahrscheinlich, die meisten müssen dann einfach ihre Essgewohnheiten umstellen. Meinst du, diese ganzen unaufgeklärten Menschen werden jetzt auch auf so eine Geschichte drauf anspringen, weniger zu essen, wo sie vorher drauf angesprungen sind, billiges Fleisch propagiert zu bekommen? Also sind ja vorher darauf angesprungen, billiges Fleisch kann man problemlos verzehren und bipapo. Also erstens mal glaube ich noch nicht mal, dass es so viele unaufgeklärte Menschen gibt. Doch, ich glaube, es gibt unfassbar viele dumme Menschen. Ja, das ja, aber glaubst du wirklich? Unaufgeklärte auch, ja. Ja gut, die sieht man ja jeden Montag in Dresden. Nee, aber glaubst du wirklich, dass die Mehrheit nicht weiß, dass Discounterfleisch schlecht für einen selber ist? Die Mehrheit. Aber reicht es nicht schon, wenn es die Hälfte ist? Dann ist es zwar nicht die Mehrheit, aber ich glaube, dass es noch nicht mal die Hälfte ist. Ich glaube, jeder weiß das, aber das ist vielleicht. Glaube ich nicht. Meinst du echt? Nein, das glaube ich nicht. Glaubst du wirklich, dass es noch? Es gibt bestimmt Leute, aber einen großen Anteil unserer Bevölkerung gibt, die zum Lidl gehen und sich für 2,50 Euro 4 Putenschnitzel holen und sich denken, ist im Endeffekt wie vom Bauernhof. Auf keinen Fall. Ich glaube, dass ein großer Teil nicht weiß, dass das einfach nur Schund ist. Genau wie die ganzen Leute, die sich Zervelatwurst und Leona und so kaufen. Das ist pures Fett und Knorpel. Ja, das ist ja nochmal was anderes. Also wenn warum ist das was anderes? Also denn Leute denken ja auch, das wäre jetzt nicht unbedingt was Schlimmes. Na, also ich würde lieber pures Fett und Knorpel von einem ordnungsgemäß gehaltenen Rind essen, als wie, irgendwie Putenfilet vom Lidl. Also es ist ja dann schwierig abzuwägen, was ist jetzt da besser. Also wahrscheinlich ist beides scheiße. Ja, aber kannst du dich noch daran erinnern, als es diesen Skandal gab, oder ich glaube, so groß war der Skandal gar nicht, als man dann vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren oder so rausgekommen ist, dass in den ganzen Putenbrüsten und Hühnerbrüsten, dass die so aufgedunsen werden durch Wasser? Ja, das ist gar nicht so lange her, oder? Naja, ist gar nicht so lange her. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt großartig Einbrüche in der Hühnerbrustindustrie zu verzeichnen sind. Erinnere dich an BSE? Ja, das ist Ding gewesen. Das war richtig heftig. Also da ging dann gar nichts mehr mit Rind. Das für mich ist halt jetzt das bis heute in der Profiküche. Ach, sind die da auch noch vorsichtig, ja? Ja, Jus und so, also Soßen setzt man ja aus Knochen, Karkassen an und da wird bis heute keine Rinderkarkasse genommen, keine Rinderrückenkarkassen und so, wegen dem Mark. Ja. Okay, ja, okay. Also ich bin wirklich mal gespannt, was das für Tragweiten hat. Ich werde direkt von der Front vielleicht sogar berichten können mit dem Tobi, weil ich kann mir schon vorstellen, dass bei ihm jetzt einfach weniger Wurst gekauft wird, nach so einer Aussage, weil halt eben der große Banner WHO drüber steht. Der Tobi hat ja wahrscheinlich auch ein älteres Klientel, oder? Ja, wobei, nee, eigentlich, es ist ja eher eine dürfliche Region, also es ist eigentlich alles vertreten. Genau, auf dem Dorf sind viele ältere Leute vertreten und bei uns ist es so in Hannover, Langenhagen, dass bei Metzgern und Fleischereien doch also mehrheitlich ältere Leute einkaufen. Aus Tradition und und wahrscheinlich auch aus dem Grund sind da weniger jüngere Leute, weil wir halt auch mal in einem Supermarkt da zum Fleischer gehen oder weil wir halt auch auf einen schmalen Taler achten müssen. Aber worauf ich hinaus wollte ist, dass die alten Leute, glaube ich, auch darauf scheißen. Ja gut, ich sag mal, wenn du jetzt 80 bist, brauchst du nicht mehr anfangen, dein Krebsrisiko zu mindern. Wobei ich natürlich auch keinem 80-Jährigen gönne, Darmkrebs zu bekommen. Aber naja, kommt auf den 80-Jährigen noch an. Das stimmt, es gibt auch 80-Jährige, die mit Darmkrebs, glaube ich, gut bedient sind. Gut bedient sind. Nee, aber ich bin gespannt, was das für Auswirkungen hat. Und ich sag's ja ganz ehrlich, das Erste, was ich zu meiner Frau gesagt habe, war, also eins ist klar, ich kaufe jetzt nur noch Fleisch beim Tobi. Weil es war bei mir natürlich auch so, dass ich jetzt nicht, also ich erzähle ja natürlich immer einen, oh, das weiß man ja, aber dennoch habe ich genauso beim Discounter Fleisch eingekauft. Vielleicht nicht in der Regel, aber das kam auch vor. Also gerade wenn du mal überlegst, was machst du jetzt heute Abend, machst du irgendeine Bolognese, das geht schnell, weißt du, musst du jetzt nicht sonst was machen, aber brauchst halt Hackepeter, also gehst du schnell zum Edeka, wenigstens beim Edeka. Dabei, denn Ricky, wir wissen ja, aus Hackepeter. Ja, da wird danach Kacke später. Das ist richtig. Eine Geflogenheit hier, die kann ich bestätigen. Nee, also ich bin gespannt, ob das sich bei mir verfestigt, dass ich darauf achte, denn ich versuche mit Sicherheit jetzt weniger oder vielleicht gar keine Wurst mehr zu essen. Also bei mir werden erst die Alarmglocken läuten, wenn die WHO groß auf Spiegel Online propagiert oder zitiert wird. Haribo Colorado, krebserregend. So, jetzt gehe ich mal hier live auf WHO. Erst dann werde ich meinen Lebensstil ändern. Also auf WHO, also eigentlich ist die vollständige Adresse euro.who.int, kann ich jetzt noch nicht feststellen, dass das ein großes Thema hier wäre. Die Titelgeschichte ist Good Prison Healthy Involves Empowering Prisoners. Ja. Das ist die große Story. Das steht auch hier als Titelgeschichte. Alles andere ist nicht so wichtig. Nee, noch nicht. Aber dafür ist natürlich auf allen anderen Kanälen, die sich News-Webseite nennen, das ein ganz, ganz großes Thema, das hier diskutiert wird. Die WHO. Mitverantwortlich für Darmkrebsentstehung. Hast du dir mal, also ich kann jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, meine Mutter war vor 2 Wochen bei der Darmspiegelung. Ey. Ja. Ab 55 zahlt das die Kasse und es wird auch definitiv empfohlen. Ja. Sprich, irgendwann, Chris, sind wir beide auch mal dran. Dauert jetzt zwar noch 35 Jahre, bis wir da ran müssen, aber was jetzt? Nee. Ich dachte, irgendwie wäre was Lustiges bei dir passiert. Ach Gott, war nichts, nee. Nee, wenn du dir das so vorstellst, dass du dich da auf diesen Tisch legen musst. Was ist denn jetzt los eigentlich? Ja, erregt mich einfach der Gedanke. hast du dir das schon überlegt? Machst du das oder hast du davor ein bisschen Angst? Also ich habe schon Angst. Nicht, nee. Ich kann aber dir erzählen, meine Mutter meinte, dass du davon selber gar nichts merkst. Das ist alles. Also du merkst zwar schon, dass dir da hinten einer was irgendwie ins Arschloch schiebt, aber es tut halt nicht weh oder so. Das Einzige, was wohl die Hölle sein muss, du darfst 24 Stunden davor nichts essen und musst die ganze Zeit so Abführscheiße nehmen. Und das macht dich richtig fertig. Ja, das glaube ich. Da hat sie gesagt, da wird dir wirklich dann auch schwindelig und dir geht's halt einfach richtig dreckig, weil du nur 24 am Stunden scheißen bist. Ja. Du scheißt dich halt komplett einmal leer. Ja, und das glaube ich, wäre schon toll. Ach so, ja, für dich meinst du. Mal einmal richtig schön den Okolyten leerballern. Bis nur noch Wasser rauskommt, also wirklich, also nicht braunes Wasser, sondern wirklich nur noch weißes Wasser. So wie beim Pissen, wenn du 6,5 Liter Wasser gesoffen hast, dann kommt ja irgendwann auch nur noch, also kannst du direkt wieder ins Glas reinschütten sozusagen, was da vorne rauskommt. Und das hinten zu erreichen, das wäre vielleicht wäre das mal was für die Tobi und Ricky Show. Wieso was denn? Dass wir sowas probieren, ja. 24 Stunden nichts essen. Dass ihm Tobi einfach die 8-fache Dosis in seinem Getränk seiner Wahl rein und dann auch so direkt auf so einen Stuhl ihn postiere, das, weißt du, so mit so einem Loch auf der Sitzfläche. Ja. Und unten so Loch auf der Sitzfläche, da sagst du was, kennst du diese vietnamesische Bambusmethode? Wo sie dir die Eier verklopfen? Verklopfen? Was denn? Wo sie dich auf so einen Schemel setzen, wo unten ein Loch ist und die dann unter deinem Arschloch eine Bambuspflanze pflanzen. Ah, so war das. Okay, also ich habe von dieser Methode zwar gehört, aber konnte mich jetzt doch nicht mehr dran erinnern. Komisch. Ja, und dann, weil Bambus wächst ja wohl ein paar Zentimeter am Tag und dann wächst sie halt so eine Bambuspflanze ins Arschloch ein. Ist das wirklich so, dass Bambus ein paar Zentimeter am Tag wächst? Ja, es ist wirklich so. Aber wann hört er auf zu wachsen? Wie, wann er aufhört zu wachsen? Naja, meine Oma zum Beispiel hat an ihrem Fischteich im Garten auch Bambus angepflanzt. Und da kann ich jetzt berichten, der hat irgendwann aufgehört zu wachsen. Ja, das war eine moderate Größe, also 2 Meter würde ich jetzt so schätzen. Das widerspricht ja all dem, was du gerade sagst. Also nicht nur, was du gerade sagst, sondern was halt so sonst auch ja, gerüchtet wird, nenne ich es jetzt einfach mal. Also wenn der Bambus-Gerüchteküche. In der Bambus-Gerüchteküche, absolut. Weil wir gerade bei... Der Ancelotti geht zu Chelsea? Heute oder wann? Nee, jetzt wird's aber eng für die Bayern für einen neuen Trainer, oder? Jetzt muss doch der Zorniger kommen. Der kommt. Ich kann mir vorstellen, dass da auch Karlo Rummenigge schon mal nachfragt. Aber meinst du nicht, dass der Zorniger jetzt... ich meine, jetzt ist er ja auch schlauer, das muss man ja wirklich ehrlich sagen. Dass der Zorniger ab jetzt nur noch Vereine nimmt, die Zorniger System approved sind? Das kommt mir jetzt so ein bisschen so vor, als ob du behaupten würdest, dass der VfB oder die Mannschaft nicht das System versteht. Ich bin ganz ehrlich, zu Beginn haben sie es nicht verstanden, aber jetzt beherrschen sie es natürlich aus dem FF. Ich wollte es gerade sagen, gerade jetzt, wo er so erfolgreich ist, würde ich überhaupt nicht nachvollziehen können, wenn er die Flinte ins Korn wirft. Vor allem hat der VfB gar keine Alternative, denn heute hast du ja mitbekommen, dass Huub Stevens in Hoffenheim angeheuert hat. Hat dich das auch so überrascht? Ja, aber der war doch im Vorstand bei Schalke, ne? Auch darf man da nicht in Hoffenheim anfangen? Nee, ich dachte, der ist ja nun auch nicht mehr der Allerjüngste und ich habe gedacht, da macht man jetzt einfach mal so einen Entspannten. Ich habe mich, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe mich so gefragt, eigentlich widerspricht das all dem, für das Hoffenheim mal gestanden ist oder hat. Ja, also weißt du, früher stand Hoffenheim so für jungen, modernen, agilen Fußball. Ich meine, so spielen sie ja jetzt schon länger nicht mehr. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon ein bisschen überrascht, dass sie dann so einen Trainer verpflichten. Damit war ich auch überrascht, ja. Hätte ich nicht gedacht. Ein Schritt zurück, wirklich. Es ist in der Entwicklung des Vereins und des Fußballs, den sie spielen lassen, ein absoluter Schritt zurück. Da war der Gistol eigentlich schon der richtige Weg, ne? Zeigt vor allem aber auch, dass dieses Sprichwort Geld schießt keine Tore am Ende doch greift. Also du kannst ein gewisses Level erreichen mit Kohle, sieht man ja auch in der Champions League, aber dann, weißt du, also wirklich ganz oben dann einzuschlagen, da gehört mehr dazu als nur Kohle. Ja. Paris, Hoffenheim sind, glaube ich, auch die zwei Mannschaften, die man im Weltfußball nennt. Ich denke mal. Ist so. Ja. Gestern habe ich noch einen schönen Trailer gesehen, den will ich auch noch schnell ansprechen. Ja. Und zwar Scouts versus Zombies. Hast du diesen Trailer schon gesehen, Chris? Nee. Scouts versus Zombies. Ich schicke dir jetzt mal diesen Trailer. Also wir haben ja mal gesagt, dass wir sowas machen, dass wir uns Trailer vor... Jetzt lese ich gerade, Bayern plant Paukenschlag mit Guardiola. FC Bayern will Vertragsverlängerung von Pep Guardiola bei Mitgliederversammlung verkünden. Hey! Das ist ja toll. Ich bin jetzt auch wieder ein Pep Guardiola-Guy. Ach so, hat sich das mal gewandelt, das Blatt? Ja, zu Beginn der Saison hat es mich, bin ich geturnt gegen Guardiola. Aber jetzt bin ich wieder ein Guardiola-Guy, weil er doch ein sehr charmanter und gut aussehender Mann ist. Mir geht er immer noch auf den Sack. Ja, richtig. Aber mir geht alles momentan, was Fußball ist, auf den Sack. Nach diesem Samstag wahrscheinlich auch verständlich. Aber bei Real Betis Leipzig sieht es doch ausgezeichnet aus. Dreier-Hattrick, das ist unser Hashtag. Hashtag Dreier-Hattrick. Alles, was von dem Twitter-Account von der besten Mannschaft Deutschlands kommt, wird gehashtagt mit Dreier-Hattrick. Ja, es ist einfach ein phänomenaler Club. So, jetzt schickt weiter schon, ne? Im Endeffekt sind wir schon Erster der Herzen. Also es ist nur noch die Frage, mit wie viel Punkten Abstand wir Meister werden in der zweiten Liga. Ich habe jetzt hier den Link bekommen. Okay, ich muss mal gucken, ob ich das hier tonmäßig auch an unsere Hörer übermitteln kann. Ich drücke jetzt mal auf Play, Chris. Los geht's. Ich drücke noch lange nicht auf Play. Dann sagt man, du auf Play drückst, damit wir einigermaßen synchron das Ding laufen lassen. Ja. Am Anfang ist der Trailer ein bisschen, da denkt man so, was will denn der Schwule, sagt man. Ja, aber dann dachte ich mir so, ach, da gehe ich rein. Da gehst du rein. Heute gehe ich übrigens in The Walk. Ja. Oh, schön, mit Joseph Gordon-Levitt. Ja, und mit dem Zurück in die Zukunft-Macher Zach Makowski, oder wie er heißt. So, ich bin Zach McCracken. So, jetzt bin ich soweit. Play! So, jetzt gucken wir mal. Hört man das hier? Also ich kommentiere jetzt noch nicht, Chris. Okay, ich auch nicht. Oh, der hat so ein bisschen was von Goonies jetzt schon. Und von Walking Dead. Oh Mann, hier riecht's ja wie in einer Süßwarenabteilung. Du warst noch nie in einem Zimmer von einem Mädchen, oder? Doch, ich... Mami zählt nicht. Okay, dann... Weibliche Verwandte zählen auch nicht. Hey, habt ihr das gehört? Was gehört? Ich glaube, ich habe unten was gehört. Okay, los, geh nachsehen. Ich geh doch gar nicht alleine runter. Stand. Geh mit ihm. Warum ich? Im Puff vordringen, aber hier rumheulen. Da trampel nicht so. Mach ich jetzt. das nicht. Die liegt schon voll heftig. Oh, oh, oh fuck! Okay, nimm mir! Komm her! Alles okay! Nichts passiert! Alles ist unter Kontrolle! Kommt gleich meine erste Lieblingsszene. Oh nein, nein, nein! In Ruhe! Weg von deinem Arsch! Oh, schönes Ding. Homemade Guillotine. Was ist hier passiert? Sie frisst meinen Arsch, finde ich schon gut. Aber es wird noch besser. Vorne rum kommt auch noch ins Spiel. Komm los! Das wird sie nicht aufhalten! Leute, wir müssen hier raus, macht schon! Lass mich Leute, wenn wir springen, schaffen wir es vielleicht über die Mauer. Was? Scheiß drauf, wir springen! Ich bin erst. Los, los! Okay, du als Nächste. Ja, ob der Dicke es schafft? Nein, ich kann nicht, ich hab Höhenangst! Mann, Zombie, solltest du mehr Angst haben, los! Ist das ein Schniedel? Klammer dich an die Nudel, Ben! Hilf mir! Er wird dein Reißer! Sein Schwanz wird reißen! Ich hab es! Alter! Oh Gott. Also. Du kannst doch sagen, was du willst, aber den Film muss man sehen, oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Und am Anfang dachte ich auch so, oh nee, lass mal, aber fand ich schön, das Ding. Wie, hast du den, komm, mal kurz die Hype-Bitch anblasen. Was denn? Star Wars Trailer? Hab ich gesehen, ja. Und? Ich fand den sehr atmosphärisch und gut. Also ich fand den wirklich gut. Ja. Ich gucke ja gerade wieder die Originaltrilogie, weil meine bessere Hälfte sie nicht gesehen hat, aber dafür die neuen drei Teile. Ich habe auch nur die neuen drei Teile gesehen. Naja, ach mein Gott, das ist so traurig, meine Fresse. Aber ich möchte es auch nachholen, bevor natürlich der siebte jetzt ins Kino kommt. Ja, ja. Und sie fand Episode 4 gar nicht so scheiße. Also ich habe ja mal mit Episode 4 angefangen und habe dann einfach nicht fertig geguckt, weil ich eingepennt bin. Und das, was ich gesehen habe, fand ich jetzt auch nicht scheiße. Also ich will die auf jeden Fall gucken. Und das ist halt einfach jetzt gerade wieder ein Zeitproblem. Da sind wir wieder beim guten alten Thema. Genau. Obwohl ich ja gerade die Bonds chronologisch mir reinpfeife. Ja. Und jetzt bin ich, glaube ich, gerade beim 8. oder beim 9. Hast du denn den Original Casino Royale gesehen? Der 54 oder so erschienen ist, ja. Oder irgendwas? Nee, ja. Den gibt's ja nicht bei Bond 007, ach so, bei diesem okay. Kanal da bei Sky. Da gucke ich ja. Das Ganze ja an. Und ich muss aber was sagen, ich war früher immer so ein bisschen, ja, also wenn ich von Sean Connery gehört habe, dachte ich immer, ja, ist irgendwie so ein Hype um den Vogel, ja, der alte, bärtige League of Gentlemen-Typ, ja, ja. Der mich nun überhaupt nicht anspricht. Aber nachdem ich diese ersten Bonds mit ihm gesehen habe, da muss ich sagen, holy fuck, das war wirklich, der Typ ist einfach eine Wucht gewesen da als Bond. Also diesen Charme und auch diesen Sexappeal, naja, den der Typ verkörpert. Man muss sagen, also man sagt eigentlich, dass nicht er durch den Charme von Bond gewonnen hat, sondern er hat eigentlich Bond Charme gegeben. Genau so ist es ja auch, ja. Weil es gibt zwischendrin dann mal ein Teil, ich guck gerade, welcher das war, ich glaube im Geheimdienst Ihrer Majestät war das als, genau, George Lazenby Bond gespielt Lazenby, okay, den Bond gespielt hat, weil James Bond, also Sean Connery gesagt hat, ja, hier, die Dreharbeiten dauern immer so lange, ich kann gar keine anderen Filme mehr drehen, ja. Und das führt dazu, dass die Leute mich nur noch als James Bond sehen und nicht mehr als Schauspieler Sean Connery. Deswegen hat er dann bei diesem Film nicht mitgemacht. Und sofort hast du bemerkt, wie das Ding so richtig normal oder, sag ich mal so, nicht schlecht wurde, aber halt einfach nicht diese Qualität hatte wie unter oder mit Sean Connery. Ja, absolut. Bin ich mal gespannt, wie du die Pierce Brosnan Filme findest. Die habe ich gesehen, damals, ich habe es jetzt noch nicht. GoldenEye auch? Ja, ich habe alle gesehen. Ja. Also seit dann Pierce Brosnan aktiv wurde, habe ich alle gesehen und das war okay, aber so einen richtigen Sprung hat das wirklich dann nochmal mit Daniel Craig gemacht. Ja, also die Brosnan-Filme, also mit GoldenEye und so, den fand ich wirklich sehr, sehr gut. Aber dann kommt so diese CGI-Ära und da Die Another Day und so, die sind wirklich gar nicht so toll. Die sind ja sehr durchschnittlich. Aber du bekommst ja jetzt dann noch die Roger Moore-Ära, ne? Geht gerade los, hab ich jetzt zwei gesehen. Hast schon zwei gesehen? Ja, ist auch okay. Ja. Ich finde doch, der macht es auch sehr gut, aber die Latte wurde so hochgelegt von Sean Connery. Ich sage jetzt mal so, nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ich habe Pierce Brosnan gesehen, ich habe Daniel Craig komplett gesehen und Sean Connery. Da muss ich sagen, dass außer Daniel Craig keiner auf dieses Level von Sean Connery rankam. Und Daniel Craig kommt auf eine andere Art und Weise an dieses Level ran. Also der hat halt, der verkörpert halt so diesen modernen Agenten, sage ich jetzt mal. Was auch nicht schlecht ist, weil es sind halt moderne Zeiten, ne? Ja, du kannst so einen Film heutzutage nicht mehr machen, wie er damals gemacht wurde, das ist richtig. Weißt du, welches, das weißt du mit Sicherheit, der erfolgreichste Bond-Film war bislang? Das weißt du. Das wird ja wahrscheinlich neuerer sein. Ja. Dann ist es Skyfall. Ja. Skyfall ist der erfolgreichste Bond mit über 1 Milliarde Einspielergebnis. Das wird Spectre so dermaßen knacken. Der Hype ist extrem groß, gerade auch mit Christoph Waltz und so. Und auch Batista wird in dem Film, es gab da schon Pressescreenings und so. Und die Podcasts, die ich gehört habe, die den Film schon gesehen haben, die sagen, Batista ist ein guter Bösewicht. Haben sie ja, oder man hat ja das auch schon, glaube ich, so ein bisschen mitbekommen, dass der doch mehr drauf hat, als wir ihm vielleicht zutrauen würden bei Guardians of the Galaxy. Genau, oder Man with an Iron Fist und so, da ist er ja echt ziemlich dumm. Also ich habe eine IGN Review geguckt zu Skyfall und die sagen. Spectre oder Skyfall? Zu Spectre. Die sagen, ist gut, aber nicht so gut wie Skyfall. Ich glaube, die haben 7,8 gegeben. Ich fand ja Skyfall nicht gut. Ich bin ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, dass ich den vor 2 Jahren gesehen habe oder so. Müsste 2 Jahre her sein. Da habe ich damals nämlich, wie hieß das bei Amazon hier nochmal, dieser DVD-Dienst? Love-Film. Love-Film, genau. Da habe ich Love-Film ausprobiert und dann habe ich mir den Film mal geholt. Und war das die Anfangsszene, als er da auf den Zug gesprungen ist und so? Ja, genau. Wo er dann abgeschossen wird von dem Sniper. Ja, genau. Und das war das erste Mal, dass die neue Miss Moneypenny aufgetaucht ist, oder? Nee, ist so zum ersten Mal aufgetaucht. Doch, ja, die schwarze. Ja, genau. Ja, doch, ja. Doch, den fand ich gut. Das war doch hier wie heißt er denn nochmal? Wie heißt denn der Schauspieler, um Himmels Willen? Der auch einen Oscar gewonnen hat für einen Film, der fällt mir gerade auch nicht ein. Ja. Weißt du, wen ich meine? Nee. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist meinst doch bestimmt Javier Bardem. Den meine ich, genau. Ja. Den meine ich. Ja. Den fand ich auch nicht schlecht, obwohl ja viele ein bisschen enttäuscht waren. Er so ein bisschen gay rüberkam, ne? Ja, aber ich fand es cool. Mir hat es gut gefallen. Vielleicht, weil ich selber auch so ein bisschen gay bin. Nein, das ist natürlich, dann trifft's bei dir natürlich absolut näher. Also, vielleicht muss man sich auch erst reingrooven, weil ja Sam Mendes, glaube ich, damals den ersten, also es war ja sein erster, oder? Oder hat er den Quantum Trost? Genau, noch einen. Aber dann ist Schluss. Okay. Angeblich ja auch bei Daniel Craig. Angeblich auch bei Daniel Craig, ja. Das wird spannend. Das wird spannend. Er möchte nämlich, er hat dasselbe Thema wie Chris Hemsworth. Er möchte nicht zu lange eine Rolle spielen, einen Charakter spielen, dass man auf ewig ihn damit vergleicht und verbindet. 10 Jahre jetzt. 10 Jahre schon? 2006, Casino Royale. Heieiei. Na, guck mal. Ja gut, dann sind's jetzt 9. Aber irgendwann haben wir auch das 10. Ja, das schafft er. Ja. Was gibt's sonst noch? Ich guck mal gerade auf Tagesschau. Hast du noch was? Tagesschau? Nee, ich habe gestern einen Schnapper gemacht im PSN. Was denn? Für 6 Euro. Jetzt. Das ist der beste Deal, den du machen kannst. Ricky, wirklich, der beste Deal. Für 6 Euro so viel Spaß hatte ich, glaube ich, noch nie. Noch nie. Wüsste ich nicht, weil welcher Prostituierte nicht jemals für 6 Euro so viel Spaß hatte. Also ich kann es mir nicht, ich kann mich nie dran erinnern. Dead Nation Apocalypse Edition. Sagt dir das was? Nee, natürlich nicht. Absolutes Brett. Ist so ein Top-Down-Isometrik-Shooter. Also du siehst die Figur von oben. Ich sehe es gerade. Ich gucke mir gerade ein paar Screenshots an. und du ballerst einfach nur Zombies weg, das macht einen, das macht so Bock, du, das ist nicht in Worte zu fassen, wie Bock das macht. Erklär mir doch mal bitte, ja, wie du das machst. Also, das muss man vielleicht jetzt hier auch mal erwähnen. Du kaufst dir relativ oft neue Spiele. Ja, aber jetzt auch die Uncharted Edition. Ne? Genau. Du kaufst dir sehr oft neue Spiele, kaufst nebenbei dann auch immer mal wieder so kleine Indie-Games im PSN-Store. Ja, da bin ich ja ganz famoser. Ganz konkret, ich weiß nicht, wahrscheinlich unter euch Gamern, da wirst du dich jetzt ein bisschen schwer tun, ich weiß nicht, wie das ist. Spielst du die alle durch? Muss man die alle durchspielen überhaupt? Weil ich denke mir immer so, ich will ja schon ein Spiel durchspielen. Ja. Aber das würde ich zeitlich gar nicht schaffen. Da brauchst du ja jedes Mal 40 Stunden. Ja, na, Uncharted, da brauchst du wahrscheinlich 100 Stunden, um die drei zu spielen. Nee, so lange gehen die gar nicht. Also pro Spiel vielleicht 7-8 Stunden. Ach so, naja, gut. 8 Stunden, 9 Stunden. Den ersten Teil, den habe ich damals nie durchgespielt, aber die anderen beiden, da werde ich jetzt auch nicht groß rumsuchen oder was weiß ich. Ich habe es ja schon mal gespielt. Also die Restauration, sage ich jetzt mal fast so, diese neue Edition, die ist wirklich toll. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Im Gegensatz zu dieser Halo Master Chief Edition. Da haben sie wirklich alle drei Spiele nochmal wirklich aufgebohrt. Super gut. Aber zu deiner Frage, ich spiele momentan 4 Spiele. Das ist einmal Dead Nation. Das ist einmal der erste Teil von Uncharted. Das ist einmal Baphomets Fluch 5. Großartig. Ich liebe es so. Ich habe auch neulich ein Interview mit Charles Cecil gehört, dem Macher von Baphomets Fluch. Zur Information an dich, Ricky. Baphomets Fluch 1 ist mein All-Time-Favorite-Game. Ich habe noch nie was von diesem Spiel gehört. Nummer 1 in meinem Herzen. Ich habe kein Spiel öfters in meinem Leben durchgespielt. Was geht's da? Das ist so ein Point-and-Click-Adventure. Also so wie Border-Dingsbums da. Ja, genau. Und du spielst halt George Stobart und Nicole Collard, die in der erste Teil, da ist George Stobart, ist in Paris in einem Café. Ich mag ja sowieso grundsätzlich so ein bisschen Paris, war ja jetzt auch neulich da erst gewesen. Und dann sitzt er da in so einem Café und das explodiert. Da ist halt ein Attentat, findet da statt. Da möchte er dann auf die Schliche kommen, wer denn das war und hin und her. Und da sind immer die Templer irgendwie mit rein involviert und so. Es hat immer so einen okkulten Hintergrund und das mag ich auch. Ich mag auch diese Dan Brown-Roman-Geschichten, mag ich alles. Und das passt dann natürlich. Frankreich, dieses Okkulte und so. Und dann noch diese großartige Humor von Charles Cecil. Diese drei Sachen kombiniert führen dazu, dass es einfach das großartigste Spiel ist, das es gibt und welches ich jedes Jahr einmal durchspiele. Wo würdest du das jetzt, also bei Amazon gibt's ja immer Kunden, die das gekauft haben, würden auch das kaufen. Unter welchem Spiel würdest du Baphomets Fluch 5 als Kunden, die auch das gekauft haben, würden das kaufen, einordnen? Damit ich mir irgendwie so eine Vorstellung davon machen kann, was das genau ist. Ja, dann schon so ein Telltale-Ding. Okay. Die gefallen aber mir ja eigentlich ganz gut. Also ja, ich war ja, aber diese Telltale-Dinger sind halt sehr flach und reduziert. Oh, das ist halt die Essenz eines Point-and-Clicks. Weil ich sag mal so, wie heißt es? Tales from the Borderland. So hieß das Spiel, oder? Ja, habe ich auch die erste Episode gespielt. War toll. Genau, da war ich ja sehr, sehr skeptisch. Aber ich habe mir gedacht, okay, ist für Umme. Lade ich mir mal und probiere es aus. Und die ersten 10 Minuten oder erste Viertelstunde fand ich auch nicht so geil. Und dann gegen Ende wurde das so gut, dass ich wirklich nach Hause gekommen bin und direkt die PlayStation angeworfen habe. Ja. Und die erste Folge, und ich weiß, ist für alle Gamer da draußen total lächerlich, aber für mich ist es verrückt. Ich habe es in 4 oder 5 Tagen komplett durchgespielt, diese erste Folge. Verrückt. Ja, aber ich investiere halt pro Tag 30 Minuten, ja, oder 20. Also das ist, weil du ja vorhin gesagt hast, welche Spiele du spielst. Ich spiele halt FIFA. Gestern habe ich mal eine Stunde The Crew gespielt, dann habe ich in der letzten Woche vielleicht eine halbe Stunde Batman gespielt. Und dann kann ich es noch weiter ausdehnen und kann sagen, dass ich im letzten Monat vielleicht noch 20 Minuten Far Cry 4 gespielt habe. So, und du merkst, also ich habe einfach nicht so viel Zeit oder nehme mir nicht so viel Zeit zum Spielen und würde es aber gerne, das muss ich dazu sagen. Ja, ich muss auch sagen, ich würde wesentlich mehr spielen, aber ich spiele so wenig wie noch nie in den letzten, was weiß ich, 20 Jahren. Ich habe auch so wenig Spiele wie noch nie. Aber wie viele Stunden in der Woche spiele ich? 3? 3 Stunden in der Woche? Maximal? Ja, da bin ich aber drüber. Maximal. Also, ich habe gestern. Ich spiele jedes Mal nach dem Joggen mindestens eine Runde FIFA. Also eine Partie. Ja, ja, mindestens. Ja. Da sind schon 20 Minuten rum. Nee, also ich spiele nicht jeden Tag. Hat sich bei mir drastisch geändert. Sonst habe ich halt früher immer mal eine Stunde oder eine halbe, eine Dreiviertelstunde Immer jeden Tag gespielt oder so. Damals zu Halo 3 Zeiten, war ja völlig exzessiv, aber so, es ist mega reduziert, aber ich weiß nicht, ob das in der Lebenssituation wahrscheinlich zusammenhängt. Das hat mich verstanden. Ich hab ja eine Electric Kingdom Folge aufgenommen. Ja. Da habe ich ja genau das gesagt. Irgendwie ist es halt so, dass im Laufe der Zeit sich dann auch Prioritäten verschieben. Also jetzt momentan ist es für dich halt, und das stelle ich dir jetzt einfach mal, total toll, nach Hause zu kommen, Zeit mit deiner Freundin zu verbringen. Und das beinhaltet natürlich dann auch sowas wie einfach nur auf dem Sofa rumgammeln. Das ist für dich jetzt vielleicht gerade auf Nummer 1. Hat aber auch schöne Brüste, muss man sagen. Das hilft natürlich. Das hilft natürlich. Ja. Sagen wir mal so, vor 2-3 Jahren war halt für dich dann das Erste, dass man sich über Wrestling unterhält. Genau. Und so ist es dann wahrscheinlich auch beim Spielen. Weil ich kann mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen, wie wir damals jeden Abend 2,5, 3, 4 Stunden Koop gespielt haben. Ich wüsste gar nicht, wann wir das machen sollten. Genau, aber das liegt jetzt aber auch nicht am Spiel. Du, FIFA 16 hat sich gemausert. Nee, das liegt überhaupt nicht im Spiel. Das liegt einzig und allein daran, dass jeder von uns dreien, sage ich jetzt ganz explizit, einfach andere Sachen momentan eher vorzieht als Podcasten, als Spielen, also Gaming oder was weiß ich, Wrestling gucken oder sowas. Ja. Das ist halt alles, nicht, dass wir das nicht mehr mögen, aber es ist halt nicht mehr ganz oben auf der To-Do-Liste. So habe ich es also ausgedrückt. Definitiv, wie du gerade sagst, nicht mehr mögen. Also das mit dem Zocken, das ist immer noch, weiß nicht, ob das meine Leidenschaft Nummer 1 ist, weiß ich nicht. Also meine wird es immer mehr. Ja, ich gucke immer weniger Filme, aber wir haben gestern The Interview geguckt. Ja, den habe ich auch gesehen im Kino damals. Fand ich nicht schlecht. Ja, fand ich auch gut. Also überraschend gut, sagen wir mal so, weil ich natürlich mit nichts gerechnet habe. Ja. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, okay, ich rechne mit nichts und das Ganze dann auch noch auf Deutsch. Also es kann eigentlich nicht funktionieren, dachte ich mir so. Und ich gucke gerade bei IMDb, ich habe dem 8 von 10 Sternen gegeben. Guck mal, ich habe 7 gegeben. Ja, vielleicht war ich davon auch noch so ein bisschen geprägt, dass als ich den Film im Kino gesehen habe, war dieses Nordkorea-Thema, also dass der Film gar nicht ins Kino kommen sollte oder auch, glaube am Anfang gar nicht ins Kino kam und so. Das war da gerade noch präsent. Als wir gestern den Film gesehen haben, habe ich mir auch echt gedacht, dass das schon ein bisschen naiv, leichtsinnig und rücksichtslos von den beiden ist, die den James Franco und Seth Rogen. Aber also geil. Es war schon grenzwertig. Ja, aber es war schon grenzwertig. Ja, ich weiß nicht. Guck mal, also wenn du dich jetzt an Nackte Kanone oder so erinnerst, die haben auch Saddam Hussein verarscht und so. Ja, aber so ein Kim Jong-un, der ist 31 oder so, das ist halt ein spoiled little child. So, der muss halt mal einen roten Knopf drücken und dann geht's rund. Das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nee, ich glaube, der ist da relativ isoliert, die lassen den da halt so ein bisschen die Klappe aufmachen ab und zu mal. Und das ist ja auch, wenn du mal so guckst, wann die Konflikte sich immer zuspitzen, das ist immer jedes Jahr zu einem ähnlichen Zeitpunkt. Da geht's dann wieder um irgendwelche Sanktionen, die gelockert oder angezogen werden sollen. Es geht um Kohle, die Nordkorea braucht Geld, die sind ja arm wie nur sonst was. Und das scheint immer sehr taktisch alles zu laufen. Und ich würde mir mehr Sorgen machen, wenn zum Beispiel so ein Typ wie Kim Jong-un in den USA das Sagen hätte. Sag ich dir ganz ehrlich. Weil da hätte er auch noch die Leute um sich herum, die dem Ganzen zustimmen würden, diesem ganzen Wahnsinn. Weil die Amis, das kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen, die haben ja wirklich einen absoluten Dachschaden teilweise. Also wenn du da so mitbekommst, hast du diesen Wahlkampf, also den Vorwahlkampf jetzt so ein bisschen verfolgt? Nee, leider gar nicht. Ich nur so ein bisschen. Und du hast das Gefühl, dass da nur Schwachköpfe mitmachen. Durch die Bank weg. Allein diese Vorstellung, weißt du, dass Hillary Clinton, da die aussichtsreichste Kandidatin ist. Also, ich stelle mir gerade vor, wie heißt von der Merkel der Typ? Professor Joachim irgendwas, genau. Ja. Wie hieß denn nochmal? Das muss man doch wissen, sowas als Deutsch, als guter Deutsch. Joachim Sauer, genau. So gerne. Stell dir mal vor, Joachim Sauer würde nächstes oder übernächstes Jahr, wann sind eigentlich wieder Wahlen? Ich weiß es jetzt gar nicht. 2017 oder 18? Ist egal. Der würde sich hinstellen und sagen, so, ich mache jetzt Kanzler. Das wäre doch irgendwie schon komisch. Muss eine ungerade Zahl sein, weil ja Gerhard die Vertrauensfrage gestellt hat und das war zu einem ungeraden Datum. Ja, aber auch da muss man nochmal aufgreifen, dass Gerhard den Skandal schlechthin aufgedeckt hat und endlich mal der Öffentlichkeit erklärt hat, dass das so hier nicht geht, dass man einfach die CDU und die CSU zusammenzählt. Und dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Solche absolut. Auftritte fehlen unseren Politikern. Absolut, absolut. Und einer der größten Spokesmen wird ja jetzt auch noch die große Bühne verlassen, ne? Gregor Gysi. Genau, Gregory Gysi, wie wir ihn nennen. Mhm. Ja, Easy Peasy Gysi nennen wir ihn auch immer. Gysi nennt man ihn auch. Easy Peasy Cheesy Gysi. Das stimmt, das ist, glaube ich, sein Twitter-Account auch. Ich glaube, Cheesy Gysi. Ja, also da fehlt, glaube ich, wirklich dann noch jemand, der im Bundestag für das ein oder andere Hallo sorgt. Mhm. Sehr, sehr schade, dass dieser Mensch abtritt, das stimmt. Ja, aber es ist sowieso grundsätzlich schade, dass wir keinen so einen richtigen, ist immer schwierig, das jetzt zu sagen, aber so einen charismatischen Typen, so, weißt du, der so ein bisschen, den man auch gerne mal so, Mensch, guck mal, was der wieder erzählt, weißt du, was ich meine? Ja, ja, absolut. Das gehört ja auch Gregor Gysi. Also, ich überlege mir so gerade, und ich bin auch der Meinung, jetzt alle, nicht, dass da wieder so ein Hitler kommt. Hitler hat das schamlos ausgenutzt damals, weil es Deutschland halt nach dem Ersten Weltkrieg so scheiße ging und er gesagt hat, Leute, die rächen wir, die Bitches. Und das war sein großer USP. Nicht ja, es war charmant war und sympathisch und charismatisch. Das ist ja das Faszinierende, dass da so ein wahnsinnig dummer Mensch auch an die Macht gekommen ist. Also der ist ja auch wirklich nicht besonders helle gewesen, Adolf Hitler. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wie heißt der nochmal? Adolf Hitler? Adolf Hitler heißt der, ja. Ach, wenn wir schon bei dem Thema sind, fällt mir natürlich sofort Detonation gekauft? Nee. Da fällt mir natürlich sofort Horst Seehofer ein, wenn wir bei Hitler sind. Hot und ich glaube, dass das so ein Typ ist, der zumindest bei den etwas Verblendeten noch dafür sorgt, dass sie so denken, endlich sagt's mal einer. Ja, ja. Aber wenn du dir das so anhörst, was der den ganzen Tag für Stuss da raushaut und was das eigentlich für ein Zündler ist, also so ein Typ, der einfach dafür sorgt, dass Menschen sich trauen, auf die Straße zu gehen und ganz offen zu hetzen und rechtsradikale Parolen zu grölen, dann würde ich mich als CSU-Wähler sowas von schämen und mich wundert das auch, dass da überhaupt kein Gegenwind kommt. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da müssen die doch mal aufstehen, die Bayern da und sagen, also so einen Hampelmann wollen wir nicht als Landesfürsten haben. Ja, aber da siehst du doch, was da die Substanz in der Partei ist. Anscheinend in dieser Richtung. Das ist, also es gibt zwar immer so die Aussage, ja, es darf niemals eine rechtere Partei geben als die CSU. CSU, Entschuldigung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch fast nicht mehr möglich. Also es ist einfach so, ich glaube, die überschneiden sich mittlerweile mehr. Die CSU macht doch Klientelpolitik in Perfektion. Ja, aber das machen sie ja schon immer. Ja, sicher. Aber ich habe so das Gefühl, dass das jetzt eine neue Dimension erreicht hat. Aber hast du nicht auch das Gefühl, jetzt bin ich hier gerade auf tagesschau.de und jetzt auch in Polen, da wird's ja auch immer ein bisschen wird der Mund jetzt auch ein bisschen weiter von rechts. Ja. Ich habe das Gefühl, in ganz Europa wird das ein bisschen so das Klima. Ja, das ändert sich ja schon seit Jahren und entwickelt sich in die Richtung. Und wenn du dann so einen Affen hörst wie Viktor Orban, der sich jetzt hinstellt, ja, der soll den UN-Gipfel, sage ich schon, den Europagipfel und sagt, oh, also unser Problem ist das nicht, wir sind nicht Durchreiseland, nachdem er da einen Zaun. Viktor Orban soll mal schön die Fresse halten und weiter den ESC moderieren, oder? Das stimmt. Ja? Aber der Typ sieht auch so merkwürdig aus. Also es Viktor Orban, aber man lacht zwar drüber, eigentlich kann man gar nicht mehr drüber lachen. Doch, ich finde, man kann schon drüber lachen. Man kann drüber lachen, aber es ist eigentlich traurig. Richtig. Ja. Naja, gut. Also wir werden dieses Flüchtlingsproblem übrigens jetzt auch nicht lösen. Es ist schon. Das Ding ist halt, ich denke mir die ganze Zeit, ja, wir müssen helfen, wir müssen mit den Leuten was machen, die wollen ja, wir müssen irgendwie versuchen, das Problem zu lösen. Andererseits ist es immer leicht zu reden, wenn du selber von dem Problem eigentlich nicht betroffen bist. Also ich habe keine Flüchtlinge hier. Ja? Richtig. Wenn jetzt vor meiner Tür auf einmal ein Flüchtlingsheim wäre und den ganzen Tag würde die Straße voller Flüchtlinge sein bei mir, sage ich jetzt einfach mal so ganz extrem. Ich würde von mir erwarten, dass ich das trotzdem toleriere, aber ich bin so ehrlich und sage, ich kann nicht ausschließen, dass es mir da mal auf den Sack gehen würde. Bei uns gibt es den Weiße Kreuzplatz in Hannover. Und da sind halt auch so Zelte aufgeschlagen. Und wenn ich mir denke, Also das ist natürlich immer schwierig zu sagen, jetzt mit dem Flüchtling, mit der Flüchtlingsaufnahme jetzt mal langsam eventuell mal ein bisschen das zu reduzieren. Wenn ich mir denke, dass die da im Dezember, Januar hausen, das geht nicht. Ja, das weißt ist halt du? Schwierig zu sagen, das sollte man jetzt reduzieren. Ich bin ja weiterhin der Meinung, oder was mich hier ich auch mach, wieder wundert. Du weißt, aus welchem Grund ich das gesagt habe. Ja. Weil es bestimmt nicht noch bessere Behausung gibt als Zelte. Nee. Wenn es noch mehr werden. Ich bin aber dafür, dass man endlich mal, also gerade die Opposition sagt, was wirklich das Problem ist. Nämlich, dass Waffen, die einfach aus Westeuropa an diverse Länder geliefert werden, dafür sorgen, dass es zum Beispiel in Syrien weiterhin Krieg gibt. Und das ist das Problem. Die Waffen, die da benutzt werden, sind das Problem. Natürlich ist der Krieg, jetzt, wenn du so von aufs erste Mal da so drauf guckst, ist das das Problem, klar. Aber dass die da überhaupt Krieg führen können, liegt daran, dass Deutschland, USA, Russland mit Sicherheit natürlich Waffen dahin liefert und sich die Leute die Köpfe einschießen können. Denn ich habe noch nie von einem syrischen Gewehr gehört. Also es ist halt... Ja, und das absolut Perverse ist ja auch, dass die Bundeswehr irgendwie 59% Wirtschaftsüberschuss hat oder so, ne? Im Gegensatz zu 2014. Also so viele Rüstungsgüter wie noch nie verkauft haben. Und die ach so, das nicht die Bundeswehr ist das, sondern das ist natürlich ist die Waffenindustrie an sich. Die Waffenindustrie halt. Und sie reden es ja schön, sie verkaufen es ja so. Ja, es sind ja keine Panzer oder Raketenwerfer. Das sind humanitäre Tankflugzeuge. Es geht um Tankflugzeuge. Genau, ja. Das hat, wie heißt der hier nochmal? Gabriel gesagt. Sigi. Super Sigi hat das gesagt, genau. Ich find aber Sigmar Gabriel ist ein unglaublich schöner Mensch. Den verwechsel ich immer mit Sage Novgorod. Was? Wieso das denn? Wegen dem Flip. War nicht Sage Northcutt der Typ, der noch das Preisschild in der Buchse hatte? Nee, Sage Northcutt ist der momentane Fuckbuddy von Dana White, weil irgendwie drehen alle total gerade durch in der UFC wegen Sage Northcutt. Warum? Weiß ich noch. Kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Also das ist, er hat gegen einen Kämpfer gekämpft, der wahrscheinlich selbst Probleme gegen mich bekommen hätte. Und der ist dann ausgerutscht, ist zu Boden gefallen und das hat Sage Northcutt ausgenutzt, um ihn zu finishen. Und seitdem, ja, und dann hat er noch so ein, also praktisch kein Rückwärtssalto gemacht, sondern ein Vorwärtssalto aus dem Stand. Ach so, mit dem Hacke-Move, ne? Ja, irgendwie so halt. Und ja. Seitdem ist das jetzt der große neue Superstar. Ja, reicht aus, ja, ne, UFC? Weißt du, welche Parallelen das sind? Nee. Pretty Tony Pettis. Nee. Das ist doch ein One-Trick-Pony, sag ich dir. Er hat, genau das, was du sagst, ist der Unterschied. Er hat so Typen wie Benson Henderson besiegt und Sage Northcutt gewinnt halt gegen einen Gegner aus Luft oder aus Pappe. Das finde ich schön, dass du sagst, dass er so welche Typen, du meintest eigentlich Kaliber, die Benson Henderson besiegt hat. Was ist eigentlich mit Benson Henderson? Kann er wieder gucken? Ja, der kann wieder gucken und kämpft ja in Seoul demnächst. Und oh, ich habe wirklich viel. Lädst du mich eigentlich in deine charmante, possierliche MMA-Podcast-Sendung ein, wenn es dieses Stadion-Event gibt? Die gibt's ja jetzt erstmal nicht mehr. Hä? Ja, ist mir doch egal, da gibt's halt wieder einen. Wir haben gesagt, wir beenden niemals mehr ein Projekt. Wir legen jetzt allerhöchstens auf Softeis. Ja, wie meinst du das? Willst du dann im Vorfeld darüber sprechen oder was? Nee, danach. Ja, das kriegt man schon irgendwie hin. Denke ich mal. Was soll ich denn im Vorfeld darüber reden? Genau, das ist nämlich die Frage, die ich dir jetzt gestellt hätte. Nö, wenn das Ding lief, das gucke ich mir in die Maincard, gucke ich mir volles Brett an. Das würde ich mir schon geben, das Ding. Das kann man auch mal machen. Jetzt gucke ich gerade, ob noch irgendwas passiert ist. Hast du jetzt noch irgendwas, was bei dir passiert ist? Was bei mir passiert ist? Ich hab so tolle Geschichten, aber die müssen wir mal bei den Bierchen uns. Ich hätte in einem Dublin-Inn einen... Ich teaser die Geschichte mal an und wir müssen die... Kannst du die nicht einfach erzählen? Nein, die kann ich nicht einfach so erzählen, weil die braucht ein bisschen länger. Ich bin ja im Prinzip in so einen Freundeskreis eingeheiratet. Ne? Also eingeheiratet. Und das ist ein neues Wort erfunden. Eingeheiratet worden und eingeritten. Ich bin in so einen Freundeskreis eingeritten. Ja. Und da ist halt einer dabei, den mag ich überhaupt nicht. Bin mir mal ganz ehrlich, unter uns Pastorentöchtern, den finde ich so scheiße, die Typen. Ja, und ganz kurz, also die ganze Geschichte wird wirklich ein unfassbares Aha-Erlebnis. Aber dem hätte ich im Dublin Inn, so heißt das Lädchen, voll beladen die Bude, da mussten die Leute schon im Stehen ihre Biere trinken. Den hätte ich fast aufs Maul gehauen und hab dann einen riesigen Hermann gemacht. Aber diese ganze Geschichte, die muss ich mal wirklich bei dem einen oder anderen Budweiser dir erzählen. Das war eine wunderschöne Geschichte. Hat auch für Aufsehen gesorgt. Nicht nur innerhalb unserer Truppe, sondern auch außerhalb. Kannst du noch sagen, um was es ging. Also was war das Problem? Ja, ja, es war, das Problem war, dass ich was bestellt habe, ein Snakebite, ein Pitcher Snakebite habe ich bestellt. Was ist denn das? Das ist so ein Bierchen mit so was drin, mit Geschmack drin. Ist das so ein Hipster-Zeug? Ja, das ist halt ein irisches Getränk. Also Hipster. Genau. Genau. Und ich hatte aber nicht gehört, dass er mit Zahlen dran ist. Okay. Und ich bin davon ausgegangen, weil ich erst danach gekommen bin. Ich war noch mit wen anders unterwegs. Und dann bin ich halt dazugestoßen und habe ich gesagt, hier als Begrüßung, da schmeiße ich mal eine Runde, ne? So bist du einfach. Und das habe ich nicht mitbekommen, dass er eigentlich mit Zahlen dran war. Und ich habe da gesagt, hier zu der Kellnerin hier, ein Pitcher Snakebite. Und das fand er nicht so toll, weil ich ja dann anscheinend was bestellt habe, was er nicht kannte, auf seine Kosten. Und dann ging der Beef so ein bisschen los. Ja, aber die ganze Geschichte, Soon, ja. Das ist ja Wahnsinn. Also dann gucken wir mal, wann Soon ist. Wir wissen das ja immer nicht. Wir machen das sehr spontan. Wir wollten eigentlich nur 20 Minuten senden, haben jetzt schon 50 geschafft, Chris. Ei. So kann es weitergehen. So kann es weitergehen im Prinzip, ja. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ja, gut, dann tschüss.